Deutschlandradio Berlin. Wortspiel. Programmatisch mit dem Titel des folgenden Hörspiels Amerika, meine Damen und Herren, beginnt eine Hörspielreihe, die sich mit dem Mythos der neuen Welt beschäftigt. Amerika als Land der Emigranten, der Glückssucher und der vom amerikanischen Traum Enttäuschten. Auch den Schriftsteller Franz Kafka und seinen Freund, den Kulturphilosophen Max Brod, inspirierte das Land der Freiheit zu einem gemeinsamen Roman unter dem Titel Der Verschollene. Die Arbeit, 1912 bis 1914 entstanden, blieb ein Fragment und Kafka ließ testamentarisch festlegen, dass es nicht zu veröffentlichen sei. Nach Kafkas Tod im Jahre 1924 brachte Max Brod dennoch das Romanfragment unter dem neuen Titel Amerika heraus. Die Geschichte erzählt von dem 16-jährigen Karl Rossmann, den seine Eltern aus Angst vor Schande nach Amerika schickten, weil er von einem Dienstmädchen verführt, sich zur Vaterschaft hätte bekennen müssen. Der dramatisierte fragmentarische Text wurde im Jahre 1957 Funk eingerichtet und in Szene gesetzt von Ludwig Krämer, einem der bekanntesten Nachkriegsregisseure. Sie hören eine für die 50er Jahre sehr typische Hörspielproduktion. Amerika nach dem Romanfragment von Franz Kafka und Max Brod. Zur Passkontrolle, bitte. Gepäckrevision. Zur Passkontrolle. Da, schauen Sie mal, junger Mann, die Freiheitsstatue. Donnerwetter. So hoch. Ja, Sie sind in Amerika. Ja. Bitte Gepäckkontrolle. Um Gottes Willen, mein Koffer. Was ist denn? Ich habe meinen Koffer vergessen. Mein Koffer. Na, dann suchen Sie nur. Viel Vergnügen. Ja. Ja. Das hätte nicht passieren dürfen. Ach, Verzeihung, würden Sie mich bitte mal durchlassen? Danke, vielen Dank. Wie konnte ich den auch bloß vergessen? Das fängt ja schön an. Ach, bitte, können Sie mir wohl sagen? Man findet sich ja gar nicht durch. Verdammt, ich glaube, ich habe mich verlaufen. Wo bin ich denn eigentlich? Hier bin ich doch noch nie gewesen. Diese Gänge, diese Treppen. Ah, vielleicht hier, wie? Nein, hier war ich auch noch nie. Jetzt. Das weiß ich überhaupt nicht mehr, wo ich bin. Ich muss doch meinen Koffer haben. Ach, Verzeihung, können Sie mir wohl sagen? Keine Zeit. Keine Zeit. Das Schiff ist ja entsetzlich groß. Aber ich muss meinen Koffer wieder haben. Entschuldigen Sie vielmals. Können Sie mir wohl sagen? Ich habe doch keine Zeit mehr. Ja, wir haben eben jetzt alle keine Zeit. Ich muss aber meinen Koffer haben. Wo ist denn mein Koffer? Ich klopfe jetzt an die erste beste Tür. Warum schlagen Sie denn so verrückt an die Tür? Sie ist doch offen. Ach, ich habe mich verirrt. Das sieht man. Während der Fahrt habe ich gar nicht bemerkt, wie schrecklich groß das Schiff ist. Ich habe meinen Koffer verloren. Ja, ein großes Schiff. Da kommen Sie doch rein. Danke. Wenn nur nicht draußen stehen. Vielleicht können Sie mir sagen. Setzen Sie sich erstmal ruhig aufs Bett. Danke. Mehr Platz ist nicht da. Mein Koffer. Was ist denn mit dem los? Der steht im Zwischendeck. Verloren. Dann seien Sie mal ruhig, Männchen. So schnell geht nichts verloren in der Welt. Sie glauben, dass ich ihn noch finden kann? Und Glauben macht selig. Jedenfalls müssen Sie jetzt warten, bis das ärgste Gedränge vorbei ist. Sich durchquetschen, das können Sie nicht. Warum nicht? Weil es keinen Sinn hat. Wir werden ihn umso besser finden, wenn das Schiff ganz leer ist. Sie scheinen sich auf dem Schiff gut auszukennen. Ich bin doch der Schiffsheizer. Ach. Malmann. Sie sind der Schiffsheizer? Ich bin Karl Rossmann. Ich habe mich immer für Technik interessiert. Ich wäre sicher später Ingenieur geworden, wenn man mich nicht nach Amerika abgeschoben hätte. Warum hat man sie denn abgeschoben? Ach was, das ist eine lange Geschichte. Ja, wird schon seinen Grund gehabt haben. Nein, ist eben nicht. Ohne jeden Grund bestraft man mich. Nein. Mitten aus dem Gymnasium habe ich heraus müssen. Da habe ich mir's zugeschworen. Jetzt habe ich keine Eltern mehr. Meinen Eltern liegt nichts an mir, also sollen sie nie wieder etwas von mir hören. Viel Trotz, jawohl, Mann. Jawohl. Den Eltern zum Trotz will ich jetzt ein tüchtiger Mann werden. Verzeihen Sie, ich bin so unglücklich, ich bin so aufgeregt. Ich weiß kaum noch, was ich sage. Man begeht ein so himmelschreiendes Unrecht an mir. Ja, Mann, Sie wissen so genau, was Unrecht ist, was Recht ist, Sie Glückspilz. Wie alt sind Sie eigentlich? Ach. Sehen Sie, ich bin viel älter als Sie. Mein ganzes Leben lang habe ich nicht herausgebracht, mit welchem Maß da oben gemessen wird. Und hier unten auch nicht. Manchmal glaubt man, sowas wie eine Ahnung zu haben, was sich gebührt, was Recht ist. Und dann wieder verläuft sich's. Sie als junger Mensch glauben natürlich, dass Sie die Weisheit mit Löffeln gefasst haben. Sie werden aber, scheint es, noch allerlei Prüfungen zu bestehen haben, ehe Sie sich auskennen beim Wurstkessel. Als zum Beispiel, weil wir gerade vom Unrecht reden, ein ganz klarer Fall auf diesem Schiff. Ein Fall, in dem wirkliches Unrecht geschieht. Nämlich mir. Was? Ich verlasse das Schiff. Warum? Meinen Sie, dass ich mich noch länger von diesem Obermaschinisten Schubal tyrannisieren lassen werde? Dieser Lumpenhund. Glauben Sie nicht, dass ich klage, um zu klagen? Ich weiß, dass Sie keinen Einfluss haben und selbst ein armes Bürschchen sind, aber das ist zu arg. Hab schon auf anderen Schiffen und besseren Schiffen gedient. Ich habe mich ausgezeichnet. Ich bin belobt worden und gerade hier auf diesem Kasten soll ich nichts taugen. Verstehen Sie das? Aber das... Ich nicht. Das ist ja empörend. Das dürfen Sie sich nicht gefallen lassen. Ja. Waren Sie schon beim Kapitän? Nein. Ja, warum haben Sie nicht bei ihm Ihr Recht gesucht? Wissen Sie was, ich will Ihnen gern helfen. Ich will Ihre Sache beim Kapitän unterstützen, wenn es möglich ist, ja? Sie sollten jetzt lieber an Ihren Koffer denken. Was geht mich denn jetzt der Koffer an? Hier handelt es sich um eine grobe Ungerechtigkeit, die Ihnen zugefügt wird, die Sie Ihre gute Stellung kosten soll. Und Ungerechtigkeiten kann ich auf den Tod nicht leiden. Also muss ich eingreifen mit meinen noch so geringen Kräften, die ich übrigens durchaus nicht überschätze. Wissen Sie was, ich gehe jetzt mit Ihnen zum Kapitän, Sie beschweren sich und ich sekundiere, so gut es geht, ja? Ja, ja. Ja, ich werde den Herrn meine Meinung sagen. Ja. Es ist kein Passagier mehr da. Man braucht keine Rücksicht mehr zu nehmen. Übrigens, warum wollen Sie nicht in Amerika Technik studieren? Die amerikanischen Schulen sind ja unvergleichlich besser als die europäischen. Ich habe kein Geld zum Studium. Aber das ist jetzt auch gar nicht so wichtig. Jetzt sprechen wir nur noch von Ihrer Sache. Das ist jetzt das Wichtigste von allen. Kommen Sie, unterwegs zur Kapitänskabine, erzählen Sie mir die Einzelheiten. Ja, es tut mir sehr leid, Herr Senator Jacob, aber alle Passagiere haben bereits das Schiff verlassen. Das ist zu dumm. Ja, Sie werden Ihren Neffen nicht finden. Er ist zweifellos nicht auf meinem Schiff. Aber das ist unmöglich, Herr Kapitän. Ich habe ganz bestimmte Nachricht, dass mein Neffe sich auf dem Dampfer Nordstern befindet. Es tut mir wirklich leid, aber ich... Die Umstände, unter denen man ihn auf den Nordstern verfrachtet hat, sind zwar eigenartig, aber durchaus nicht außerhalb aller Menschenmöglichkeit. Ich habe da einen ganz pikanten Bericht, den lese ich Ihnen gerne vor, Herr Kapitän. Aber zuerst möchte ich den besagten Burschen und Herrn Neffen mal selber vor mir haben, verstehen Sie? Ja? Verzeihung. Was wollen Sie denn hier? Machen Sie, dass Sie rauskommen. Ich erlaube mir zu sagen, dass meiner Meinung nach dem Herrn Heizer Mahlmann... Mahlmann, komm rein. Was komm ist schon denn das? Rein, los. Dass dem Herrn Heizer Mahlmann Unrecht geschehen ist. Wie bitte? Ein gewisser Schubal sitzt ihm auf. Das ist der Obermaschinist, ein Rumäne. Heizer Mahlmann hat schon auf vielen Schiffen zur vollen Zufriedenheit gedient. Also ich muss Sie wirklich bitten, Die Schiffe kann er Ihnen aufzählen. Auch auf einem Handelssegler hat er gedient, wo der Dienst tausendmal schwerer ist als hier, wo alles nach der Schnur geht. Er arbeitet fleißig, das kann ich bezeugen. Also wer es sind ist Sie also eigentlich? Gar nicht einzusehen, warum er gerade hier schlecht entsprechen sollte. Das kann nur eine Verleumdung sein. Na, aber raus. Ich habe nur das Allgemeine gesagt. Seine besonderen Beschwerden wird Herr Mahlmann Ihnen selbst vorbringen. Los, rede, Mahlmann. Das stimmt. Wort für Wort. Mahlmann, Sie treiben Ihre Zudringlichkeit zu weit. Dabei sind Ihre Forderungen gänzlich unberechtigt. Auch wenn Sie als eingelernten Kronzeugen Ihrer abgeschmackten Beschuldigung diesen Jungen da mitbringen. Wahrscheinlich ein blind Passagier. Ich bin gar nicht blind. Hier, bitte, meine Fahrkarte. Moment, und eingelernt bin ich ebenso wenig. Wollten Sie nicht den jungen Menschen etwas fragen? Ja, allerdings. Wie heißen Sie eigentlich? Ich heiße Karl Rossmann. Aber dann bin ich ja dein Onkel Jacob. Was? Ja, und du bist mein lieber Neffe. Die ganze Zeit über habe ich das geahnt. Ich verstehe nicht. Wer sind Sie bitte? Mein Gott, begreifen Sie doch Ihr Glück, junger Mann. Es ist der Senator Edward Jacob, der sich Ihnen als Ihr Onkel zu erkennen gibt. Ja, ich bin's wirklich. Ich verstehe nicht. Es erwartet Sie nun eine glänzende Laufbahn, ja. Sie konnten das nicht ahnen, also fassen Sie sich, so gut es im ersten Augenblick geht. Versuchen Sie zu verstehen, was soeben geschehen ist. Ja, ich habe allerdings einen Onkel Jakob in Amerika, aber nicht mit dem Familiennamen Jacob. Mein Onkel heißt Jakob mit dem Vornamen, Jakob Bendelmeier. Bendelmeier ist der Mädchenname meiner Mutter. Was ich gesagt habe, ist doch nicht zum Lachen. Herr Kapitän, ich muss Ihnen eine Erklärung geben. Ja. Mir scheint, Sie wollen mich hereinlegen. Mich und den armen Heizer. Mein langer Aufenthalt in Amerika, pardon, das Wort Aufenthalt passt schlecht für den amerikanischen Bürger, der ich mit ganzer Seele bin. Nun also, seit all den langen Jahren lebe ich ohne jede Verbindung mit meinen europäischen Verwandten. Mir graut schon vor dem Augenblick, in dem ich meinem Neffen ein offenes Wort über seine Eltern nicht werde vorenthalten können. Es ist wirklich mein Onkel. Er hat sich den Namen ändern lassen. Mein lieber Neffe ist nun von seinen Eltern einfach beiseite geschafft worden, wie man eine Katze ertränkt. Das ist übertrieben. Ich will durchaus nicht beschönigen, was mein Neffe getan hat. Aber es gibt doch auch Entschuldigungen. Das lässt sich hören. Und was war die ganze Sache? Ein Dienstmädchen hat ihn verführt. Nein. Johanna Brummer. Eine etwa 35-jährige Person. Ich will mit dem Wort verführt meinen Neffen durchaus nicht kränken, aber es ist schwer, etwas anderes anzunehmen. Wozu erzählt er das alles? Die Eltern aber haben Karl nach Amerika transportieren lassen mit unverantwortlich ungenügender Ausrüstung, wie Sie sehen. Wo ist mein Koffer? Aber was tut man nicht alles, um einen bürgerlichen Skandal und gar Alimente zu vermeiden? Natürlich. Wären nicht gerade noch in unserem Land, in Amerika, Zeichen und Wunder lebendig, der Bursche da, so tapfer er jetzt reinschaut, der wäre wohl gleich nach seiner Ankunft in einem Gässchen am Hafen von New York verkommen. Ja, das kann man wohl annehmen. Aber lieber Neffe, ich möchte deine vielleicht noch bestehenden Gefühle nicht verletzen. Gar keine Gefühle, gar keine Liebe. Es war nichts als eine Gemeinheit. Die Johanna, die hat mich immer so angeschaut, wenn sie durchs Zimmer gegangen ist. Einmal hat sie plötzlich Karl zu mir gesagt. Dann hat sie mich in die Küche gezogen. Niemand war zu Hause. Hat die Küche zugesperrt und mich in ihr Zimmerchen dahinter geführt. Dort war nur das Bett. Ich bin fast hineingefallen. Viel zu viel warmes Bettzeug war drin. Dann hat sie sich zu mir gelegt und hat irgendwelche Geheimnisse von mir erfahren wollen, aber ich habe ihr keine sagen können. Eine entsetzliche Hilfsbedürftigkeit hat mich ergriffen. Und weinend bin ich schließlich in mein eigenes Bett gelangt. So findet man seinen Neffen. Und jetzt will ich offen von dir hören, bin ich dein Onkel oder nicht? Ja, du bist mein Onkel. Aber einiges, was du über meine Eltern gesagt hast, das stimmt nicht. Du kannst die Dinge von hier aus nicht so ganz richtig beurteilen. Wohlgesprochen. Habe ich nicht einen prächtigen Neffen? Herr Senator, ich bin glücklich, Ihren Neffen kennengelernt zu haben. Es ist eine besondere Ehre für mein Schiff, dass es der Ort eines solchen Zusammentreffens geworden ist. Gratuliere, herzlich. Danke mal, Mann. Ja, und was geschieht jetzt mit dem Heizer? Das überlassen Sie nur mir. Dem Heizer wird geschehen, was er verdient und was der Herr Kapitän für gut erachtet. Eben. Im Übrigen haben wir alle genug und über genug von deinem Heizer. Aber darauf kommt es doch nicht an, bei einer Sache der Gerechtigkeit. Missverstehe die Sachlage nicht. Es handelt sich vielleicht um eine Sache der Gerechtigkeit, aber gleichzeitig um eine Sache der Disziplin. Disziplin? Beides und ganz besonders das Letztere unterliegt hier der Beurteilung des Herrn Kapitäns. Es ist Zeit, dass wir gehen. Und kommt, mein Junge. Oh, bitte, Herr Senator, stets zu Ihren Diensten. Mal, Mann, warum sagst du denn nichts? Warum lässt du dir denn alles gefallen? Dir ist ja Unrecht geschehen wie keinem auf dem Schiff. Das weiß ich doch ganz genau. Du musst dich zur Wehr setzen, du musst ja, nein sagen, sonst haben die Leute doch keine Ahnung von der Wahrheit. Du versprich mir, dass du so machen wirst, dass du dich anstrengen wirst. Ich kann jetzt wahrscheinlich nicht mehr viel für dich tun. Besuch mich mal. Die Adresse vom Senator Jacob wirst du leicht erfahren. Mein lieber Neffe, es ist begreiflich, es ist löblich. Du hast dich während der Überfahrt verlassen gefühlt. Da hast du den Heizer gefunden. Schön, dass du ihm jetzt dankbar bist. Treibe das aber nicht zu weit. Schon mir zuliebe. Lerne deine Stellung endlich begreifen. Gerechtigkeit für diesen armen Mann, der nicht zu reden weiß. Herr Kapitän, hier ist ein Koffer gefunden worden. Mein Koffer. Na, sehen Sie, junger Freund, nun haben Sie auch Ihren Koffer wieder. Und nun beruhigen Sie sich. Verehrter Herr Senator, haben Sie jetzt die Güte, mit Ihrem Herrn Neffen diesem Matrosen zu folgen? Gerechtigkeit. Ja, nun komm. Gerechtigkeit. Komm, Karl, komm. Deinen Heizer werde ich dir wohl kaum ersetzen können. Fenster gucken darf ich auch nicht. Der Onkel Senator hat's nicht gern, wenn ich aus dem Fenster sehe und vom 10. Stockwerk aus das Leben von New York betrachte. So etwas könne man vielleicht einem Vergnügungsreisenden gestatten, sagt der Onkel. Aber für einen, der hier bleiben wird, ist es ein Verderben, solch eine einsame Untätigkeit. Das sagt er. Ach, mein Onkel ist streng. In Amerika gibt es kein Mitleid, sagt er. Es gibt nur den Erfolg, sonst nicht. Als Majordomus des Herrn Senators Ihres Onkels Jacob, zugleich als Ihr Hofmeister und sozusagen Prinzenerzieher, habe ich die Ehre. Sie brauchen sich nicht jeden Morgen neu vorzustellen. Ich kenne Sie zur Genüge, Herr Green. Ich glaube nicht, dass Sie mich schon zur Genüge kennen. Doch das tut nichts zur Sache. Habe ich also die Ehre, Ihnen die Stundeneinteilung für heute vorzutragen. Von 8 bis 9 englische Orthographie. Ich weiß. Dann um 9 englische Stenografie und 10 englische Grammatik, um 11 Handelskorrespondenz und so weiter. Und so weiter. Ihr Herr Onkel, der Herr Senator Jacob, wünscht, dass Sie so rasch als möglich Vollblut-Amerikaner werden. Triumphaler Geschäftsmann. Mit 100 Pferdekräften sollen Sie sozusagen ins Amerikanertum hineingaloppieren. Onkel ist nicht nur streng und genau. Er ist auch mild und liebevoll zu mir. Nicht immer sind er nur auf Prüfungen, wie Sie, Herr Green. Einmal habe ich nur eine ganz kleine Bemerkung gemacht, dass ich gerne Klavier lernen möchte. Sofort hat er mir ein herrliches Klavier gekauft und lässt mich unterrichten. Naja, ich habe ja das Gefühl, dass er diese Ablenkung von meinen eigentlichen Studien im Handelsfach ungern sieht. Aber er duldet sie, sei es auch ohne jegliche Begeisterung. Dann will ich nicht weiter stören. Schon wieder am Klavier? Oh, Onkel Jacob, ich habe alle Aufgaben für morgen fertig. Bitte, hier ist die Rechenaufgabe. Alles stimmt. Mit den Rechenaufgaben wird man nie fertig. Man kann gar nicht genug rechnen, merkt ihr das? Tja. Lieber Herr Polunder, lernen Sie nun auch noch meinen fleißigen Neffen Karl Rossmann kennen. Oh, guten Tag. Tag, mein Junge. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Herr Polunder war schon vor 30 Jahren mein Geschäftsfreund. Damals hatte ich im Hafenviertel ein kleines Lokal. Und wenn dort im Tag 5 Kisten abgeladen waren, so war es viel und ich ging aufgeblasen nach Hause. Heute habe ich das drittgrößte Lagerhausunternehmen im Hafen. Das grenzt ja ans Wunderbare. Alle Entwicklungen gehen hier so schnell vor sich. Daran wirst du dich gewöhnen müssen. Ja, ich will's versuchen. nein, mein junger Freund. Sie gefallen mir mit Ihrer Naivität. Nein, wirklich, also Sie gefallen mir. Wissen Sie, besuchen Sie mich doch einmal. Ja. Ich wohne mit meiner Tochter auf einem kleinen Landgut bei New York. Ja, sie ist sehr hübsch, meine Tochter. Ja, wirklich, die ist sehr hübsch. Aber sie will nicht Klavier. Nein, nur Sport. Und die neuesten Tänze natürlich. Ja. Wissen Sie, Sie können doch meiner Tochter ein wenig Klavier vorspielen. Das wird euch beiden doch Spaß machen. Ja, ich würde schon gern, aber... Oh. Ja, wenn es der Onkel erlaubt. Aber der Herr Senator hatte gewiss nichts dagegen. Ich werde sie morgen Abend um 8 Uhr also abholen, ja? Du versäumst übermorgen deine Reitstunde. Hast du sie schon abgesagt? Nein, ich wusste ja noch gar nicht. Und trotzdem willst du wegfahren? Ja, das lässt sich doch morgen ganz bequem in Ordnung bringen. Ja. Die Englischstunde? Alle Lektionen geraten in Unordnung. Onkel, seit 2 Monaten wohne ich bei dir und habe das Haus nicht verlassen, außer zu den Reitstunden. Ja, sage auch gleich, dass du noch mit keinem Mädchen in Amerika gesprochen hast. An Mädchen habe ich doch noch gar nicht gedacht. Du weißt, dass ich mir nichts daraus mache. Nun. Die eine Ausnahme beweist doch nur die Regel. Ich bin noch viel zu jung. Und doch haben deine Augen aufgeleuchtet, als Herr Polunder von seiner sehr hübschen Tochter zu sprechen. Ja, aber das... Ja, ich weiß es schon, Karl. Von deiner Familie kommt nichts. Aber lieber Onkel... Nehmen Sie ihn nur gleich mit, Herr Polunder. Du kannst ja gar nicht mehr erwarten, mir durchzukommen. Aber liebster Onkel, wie kannst du denn so reden? Ich bin dir ja unendlich dankbar für alles, was du für mich tust. Ja, geh nur. Onkel, weißt du, was mein größter Wunsch ist? Ich möchte einmal mit dir in deinem Zimmer frühstücken. Wozu? Ja, das wäre dann eben etwas wie zu Hause, etwas Familiäres, wie bei den Eltern in der guten Zeit. Ich weiß ja nicht einmal, wo in diesem unendlich großen Haus dein Zimmer liegt. Du kommst täglich einmal für ein paar Minuten zu mir hierher. Ich habe das Bedürfnis, mit dir ganz lange und ausführlich zu sprechen, aber du bist immer gleich wieder weg. Ach, schweig. Kommen Sie, Herr Polunder. Wenn ich ihn noch länger reden lasse, so wird er mir gleich auch noch Lieblosigkeit vorwerfen. Kommen Sie. Aber das habe ich doch gar nicht getan. Das habe ich... So. Wir sind angekommen. Hallo, wir sind angekommen. Ja. Charles, ich brauche den Wagen nicht mehr. Jawohl, Herr Generaldirektor. Nun, Herr Rossmann, sehen Sie doch mal mein Haus hier an. Gefällt das Ihnen? Oh, das ist ja riesengroß. Die Kastanien, die sind 100 Jahre alt. Fabelhaft. Hallo. Da kommt auch meine Tochter schon. Nein, Daddy. Clara, das ist Karl Rossmann, der Neffe meines Freundes Jacob. Guten Abend. Guten Abend. Eine große Freude, Sie hier zu haben. Danke sehr. Wir haben übrigens noch einen Gast heute Abend. Nicht möglich. Herrn Green. Green? Wann ist der gekommen? Vor einem Augenblick. Ach. Es nützt nichts, ein Landhaus vor der Stadt zu haben. Von Störungen bleibt man nicht verschont. Warum kommt er denn gerade heute Abend? Ich weiß nicht. Vielleicht wird er bald wieder weggehen. Oh nein. Er hat irgendein großes Geschäft mit Daddy vor, dessen Besprechung wahrscheinlich lange dauern wird. Also auch das noch. Wenn es Ihnen recht ist, Herr Rossmann, dann werden wir gleich in meine Zimmer gehen, damit wir wenigstens diesen Herrn Green los sind. Oh ja. Wenn Sie schon Daddy mit ihm beschäftigen muss. Und Sie werden dann so freundlich sein, mir Klavier vorzuspielen. Oh, Daddy hat mir schon erzählt, wie gut Sie das können. Sehr gut. Ja, aber zeige Herrn Rossmann zuerst mal sein Zimmer. Ja, hier, bitte. Ja. Kommen Sie hier, bitte. Danke. diese vielen Gänge. Ja, das ist ein sehr altes Haus. Merkwürdig. Da gibt es also auch in Amerika alte Häuser. Natürlich. Sie haben aber merkwürdige Vorstellungen von Amerika. Vorsicht, eine Stufe. Oh, ja. Wir haben nur im Speisezimmer elektrisches Licht. Ja, es ist etwas düster. Und das hier ist also Ihr Zimmer? Ja, darf ich es mal sehen? Aber nein, das hat noch Zeit. Trotzdem, ich möchte es gern sehen. Warum sind Sie denn so eigensinnig? Sie wollten doch in mein Zimmer kommen. Aber Sie wollten mir doch erst mal mein Zimmer aber zeigen. Aber das hat doch noch Zeit, so kommen Sie jetzt doch. Machen Sie mich los. Stockfinster. Ja, ich hätte doch meine Taschenlampe mitbringen sollen. Ja gut, da ist eine Kerze. Warum sind Sie so unartig, Ich will nach New York zurück. Bitte? Noch jetzt, mitten in der Nacht. Ich glaube, das könnte ein Wendepunkt zum Besseren im Verhältnis zum Onkel werden. Ach, Sie mit Ihrem alten Onkel immer fort. Wie reden Sie denn? Na, sowas habe ich noch nicht erlebt. Das ist ja fast anmaßend. Also wollen Sie jetzt mit mir kommen oder nicht? Ich möchte nach New York zurück. Sie haben doch meine übrigen Zimmer noch nicht gesehen. Kommen Sie doch. Also bitte, jetzt lassen Sie mich. Was ich will, das habe ich Ihnen bereits deutlich genug gesagt. Jetzt dreht er mir auch noch den Rücken zu. Starren Sie doch nicht so aus dem Fenster hinaus. Oh, wie hübsch Sie sich machen auf dem Fensterbrett. Oh, oh. Jetzt wäre ich bald in den Garten hinausgefallen. Ich stoße Sie gleich noch mal. Schade, dass Sie nicht hinausgefallen also, sind. Halt, warum sind also, Sie so unartig? Das ist mir jetzt nicht gefallen. Oh, Sie tun mir weh. Sie ah, lassen gefallen. Sie mich doch, lassen Sie mich. Ich will Ihnen noch was Schönes schenken. Au, au, lassen Sie mich los. Au, lassen Sie das. Hören Sie doch auf. So, so, jetzt. Jetzt rühr dich, wenn du kannst. Katze, Katze. Jetzt bleib mal ganz schön liegen. Du bist ja wahnsinnig, du tolle Katze. Gib Acht auf deine Worte. Nimm die Hand von meiner Kehle. Wie wäre es, hm? Wenn ich dich zur Strafe für dein Benehmen gegen eine Dame deiner tüchtigen Ohrfeige nach Hause schicken wollte? Oh, du tust mir leid. Du bist ja ein erträglich hübscher Junge und trotzdem, das lockt mich. Es lockt mich geradezu riesig, dich zu ohrfeigen. So wie du da liegst. Ich werde mich da natürlich nicht mit einer Ohrfeige begnügen, sondern dich rechts und links und rechts und links und rechts und links schlagen, bis dir die Backen anschwellen. Vielleicht bist du ein Ehrenmann und ich möchte es fast glauben. Du wirst mit den Ohrfeigen nicht weiterleben wollen und dich aus der Welt schaffen. Aber warum bist du auch so zu mir gewesen? Gefall ich dir vielleicht nicht? Lohnt es sich nicht, mit auf mein Zimmer zu kommen? So. Und jetzt erwarte ich dich auf meinem Zimmer. Es ist ja himmelschreiend, wie man hier als Gast behandelt wird. Bin ich vielleicht zu einem Ringkampf eingeladen worden? Nein, ich will weg. Ich will weg, ich will weg, ich will weg, ich will weg. Ich gehe jetzt zu Herrn Polunder und verabschiede mich. Oh Gott, diese Finsternis. Wie soll ich denn in dieser Dunkelheit Herrn Polunder finden? Ach, der Luftzug. Jetzt ist auch noch die Kerze ausgegangen. Hallo? Ja. Ach, bitte. Ich finde den Weg nicht. Ich habe mich offenbar verlaufen. Wer sind Sie? Ich bin sozusagen Gast des Hauses. Bitte. Bitte führen Sie mich zum Herrn Polunder. Bitte sehr. Ich leuchte mit meiner Laterne. Danke. Der Laterne kann der Luftzug nichts anhaben. Wenn ich nicht die Ohren voll Watte hätte, ich könnte hier nicht bestehen. Dann muss ich wohl lauter reden. Nein, ich verstehe sehr gut. Sie haben eine klare Stimme. So, und da ist der Speisesaal. Es macht immerhin Schwierigkeiten, sich gleich am ersten Abend hier auszukennen. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Freundlichkeit. Verzeihen Sie, dass ich störe. Ja, Karl, wo haben Sie denn Clara gelassen? Clara? Ich hätte eine Bitte, die Sie nicht missverstehen dürfen. Schon erfüllt. Ich bitte, Lassen Sie mich jetzt in der Nacht nach Hause. Ja, was ist denn, Karl, in der Nacht? Ich möchte um alles in der Welt nach Hause. Ich werde gern wiederkommen. Denn wo Sie, Herr Polunder, sind, da bin auch ich sehr gerne. Ja, aber mein Lieber, so nur plötzlich... Heute, ich kann jetzt nicht hier bleiben. Sie wissen, der Onkel hat mir die Erlaubnis zu diesem Besuch nicht gerne gegeben. Ich habe seine Liebe zu mir einfach missbraucht. Sie haben vielleicht keinen genauen Einblick in das Verhältnis zwischen meinem Onkel und mir. Ich will daher nur von dem Einleuchtendsten sprechen. Solange meine Englischstudien nicht abgeschlossen sind und ich mich in dem praktischen Handel nicht genügend umgesehen habe, bin ich gänzlich auf die Güte meines Onkels angewiesen, die ich allerdings als Blutsverwandter genießen darf. Aber, also mein Vater, der wollte mir zwar im Englischen Unterricht erteilen lassen, aber erstens konnte ich damals ja nicht ahnen, welches Unglück über mich kommen wird und wie ich das Englische brauchen werde. Und zweitens musste ich für das Gymnasium so viel lernen, dass ich für andere Beschäftigungen nicht besonders viel Zeit hatte. Sie werden sicher zugeben, dass ich es mir bei einem solchen Verhältnis nicht erlauben darf, auch nur das Geringste gegen seinen, auch nur geahnten Willen zu tun. Und ja, und darum muss ich, um den Fehler, den ich ihm gegenüber begangen habe, nur halbwegs wieder gut zu machen, sofort nach Hause gehen. Ja. Ich werde ja, sagen... Ja, lieber Junge, Sie werden doch nicht glauben, dass ich Sie gegen Ihren Willen hier zurückhalten will. Herr Green, wollten Sie nicht etwas sagen? Herr Rossmann, gehen Sie aber vorerst zu Fräulein Clara. Ja. Das dürfte Ihnen sicher Vergnügen machen und passt auch sehr gut in meine Zeiteinteilungen ein. Ich habe Ihnen nämlich tatsächlich, ehe Sie fortgehen, etwas Interessantes zu sagen, was wahrscheinlich auch für Ihre Rückkehr entscheidend sein kann. Nur bin ich leider durch höheren Befehl gebunden, Ihnen vor Mitternacht nicht zu verraten. Jetzt ist es 11:45, Punkt 12, stellen Sie sich dann hier ein, wo Sie das Nötige erfahren werden. Ja, gut. Ja, na, dann verabschiede ich mich nur noch schnell von Fräulein Clara. Sie haben eine Viertelstunde Zeit. Spielen Sie ihr etwas Klavier vor. Richard, führen Sie den Herrn zu Fräulein Clara. Sehr schön. So, verzeihen Sie, jetzt muss ich mich aber verabschieden. Oh mein Gott, es ist schon 12 Uhr vorbei. Ich muss gehen. Ich muss gehen. Hallo! Ich bin schon da. Warum kommen Sie denn nicht? Warum lassen Sie mich warten? Was haben Sie denn bei Fräulein Clara getrieben? Green, Herr Green, kommen Sie mir doch nicht so nah. Warum drücken Sie mich denn so gegen die Wand? Sie sind kein Mann von Wort. Ich habe Ihnen doch für Mitternacht was Interessantes versprochen. Hier ist ein Brief, eine Botschaft von Herrn Senator Jacob. An Karl Rossmann, um 12 Uhr nachts persönlich abzugeben, wo immer er angetroffen wird. Ich öffne das Siegel und lese. Geliebter Neffe, wie du während unseres leider viel zu kurzen Zusammenlebens schon erkannt haben wirst, bin ich durchaus ein Mann von Prinzipien. Ich verdanke meinen Prinzipien alles, was ich bin, und niemand darf verlangen, dass ich mich vom Erdboden wegleugne. Niemand, auch du nicht, mein geliebter Neffe, wenn ich auch bei dir am liebsten eine Ausnahme machte. Da dies aber, wie gesagt, unmöglich ist, muss ich dich nach dem heutigen Vorfall unbedingt von mir fortschicken. Du hast dich gegen meinen Willen dafür entschieden, heute Abend von mir fortzugehen? Dann bleib aber auch bei diesem Entschluss, dein Leben lang. Nur dann war es ein männlicher Entschluss. Um unsere Trennung zu begreifen, die mir jetzt am Schlusse dieses Briefes wieder unfasslich scheint, muss ich mir immer wieder neuerlich sagen, von deiner Familie, Karl, kommt nichts Gutes. Sollte Herr Green vergessen, dir deinen Koffer auszuhändigen, so erinnere ihn daran. Mit besten Wünschen für dein weiteres Wohlergehen, dein treuer Onkel Jacob. Haben Sie mir den Koffer mitgebracht? Da. Und vergessen Sie ihn nicht wieder irgendwo, wie auf dem Schiff. Hier haben Sie etwas Geld, für einen Monat etwa. Am besten Sie fahren an die Westküste. Hier im Osten hat in allen Dingen, die für Sie in Betracht kommen, Ihr Onkel seine Hand im Spiel und ein Zusammentreffen muss unbedingt vermieden werden. In Frisco können Sie ganz ungestört arbeiten. Fangen Sie nur ruhig ganz von unten an und versuchen Sie, sich allmählich hinaufzuschrauben. Sie haben mich durch Ihre Tricks mit Unterstützung von Fräulein Clara bis 12 Uhr festgehalten, während ich tatsächlich schon viel früher und direkt nach Hause zurückkehren wollte. Getan haben Sie es aber nicht. Die vielen Worte sind überflüssig. Würden Sie so liebenswürdig sein, mir den Ausgang zu zeigen? Da geht der Weg. Danke. Thank you. Entschuldigen Sie, ist hier vielleicht noch ein Lager frei? Verzeihung, ist hier vielleicht noch ein Platz frei? Was willst du denn hier? Oh, ich bitte um Verzeihung, dass ich störe. Hm? Ich möchte gern hier übernachten. Was denn? In dieser elenden Spelunke? Ja, ich... Ja, oh, so ein feiner Herr. Ich bin unterwegs. Ich werde nicht stören. Kein Bett frei. Ach. Ich heiße Karl Rossmann. Ich bin ein Deutscher. Ich habe keinen Anspruch auf ein Bett, das weiß ich. Ich bin zu spät gekommen. Ich will auch gar nicht schlafen. Ich werde die Nacht auf dem Sessel da verbringen. Warum sehen Sie mich so an? Bitte stoßen Sie sich nicht an meinem Anzug, das ist nur ein Geschenk. Sonst habe ich gar nichts. So. Möchten Sie mir nicht Ihren Namen und Ihre Nationalität sagen? Das ist doch so Sitte in den United States. Jetzt, mitten in der Nacht? Der da heißt de la Marche und ist Franzose. Ich heiße Robinson, bin Irländer. Wir sind gelernte Maschinenschlosser, momentan arbeitslos. Deshalb marschieren wir nach Butterford. Und von dort ist es nicht weit nach Kalifornien. Da können wir Gold graben. Gold graben? Mhm. Wenn du willst, werden wir dir in Butterford einen Posten als Lehrling verschaffen. Es ist eine Leichtigkeit. Oder in Kalifornien. Das wäre ja großartig. Ja. Sieh, ich nehme jede Arbeit an, die man mir bietet. Meine Eltern sollen sehen, wir, dass ich... Wir werden dir auch deinen Koffer tragen. Machen wir. Abwechselnd. Oh, meine Eltern sollen sehen, dass... so viel kleiner, komm mal her. Ja. Hast aber einen feinen Anzug an. Bitte? Der ist ja viel zu schön. Wieso? Für die Bewerbung meiner Lehrlingsstelle ist sowas nichts wie ein Hindernis. Meinen Sie? Du hast doch noch einen Anzug im Koffer, ja, aber... Hier im Haus gibt's gerade eine prima Gelegenheit, dein Staatskleid zu versinnen. Aber ich denke doch... Los, zieh dich aus! Was denn jetzt auf der Stelle? Runter mit dem Anzug. Ja, aber erlauben Sie mal an, meine Herren. So war das nicht gemeint. Vorsicht, Sie zerreißen mir ja die Hose. Aber na, hören Sie doch mal... Einen halben Dollar ist er wert. Was denn nicht mehr? Was für Scherze, mein Kleiner. Der halbe Dollar wird zwischen uns ehrlich geteilt. Ja, Schnaps und Kaffee. Ja. Ich kann nicht mehr. Gut, rasten wir. Wir sind nicht mehr weit von Ramses. Das ist der halbe Weg nach Butterford. Moment. Siehst du das Riesenhotel dort unten? Das ist das Hotel Occidental. Tolles Unternehmen. Rossmann. Ja? Du könntest hinuntergehen und uns etwas zu essen holen. Tja, ein paar Scheiben Speck, gut durchwachsen. Mhm. Brot, Käse und Bier. Ich hab doch kein Geld. Mache dich aufmerksam, dass wir Kameraden sind. Was dein ist, gehört auch uns. Aber ich habe nichts. Du wirst doch nicht sagen wollen, dass deine edle Familie dich ganz ohne Geld nach Amerika geschickt hat. Eben doch. Hat. Und beim Onkel Millionär hast du 2 Monate gewohnt und hast nichts mitgehen lassen? Ja. Sicherlich hast du doch Geld im Koffer, ha? Nein. Oder in einer Geheimtasche deines Anzugs. Robinson, untersuch ihn. Ja, Moment. Aber was ja, Moment. Was soll denn das? Ruhig das. Na, vorläufig habe ich nur ein paar Äpfel gefunden hier. Ah, genügt inzwischen. Da hast du auch einen. Und jetzt erzähl uns, wie du nach Amerika gekommen bist. 2 Monate bist du schon in United States und immer noch so dumm. Unglaublich. Wie war's also, Rossmännchen? Beim Onkel Senator hast du wohl das reine Paradies gehabt. Ach was, keine Spur. Er hat's ja vielleicht ganz gut mit mir gemeint, aber sein erstes Wort war immer Disziplin. Und das zweite, Grundsätze, das war nicht auszuhalten. Die ersten Tage eines Europäers in Amerika sind wie eine Geburt. Das war so eine von seinen Weisheiten. Und Vorsicht, auf Mitleid darf man hier nicht hoffen. Aber fein hast du's bei ihm gehabt, was? Beste Erziehung, Klavier, Luxus, drei herrliche Zimmer, Reitpferd. Und doch hat's mit Krach geendet. Krach hat's eigentlich immer fortgegeben, die ganzen zwei Monate lang. Aber nicht laut, nicht mit Worten, so einen feinen Krach, mit Blicken, vornehm, weißt du? Ja. Einmal hat er den Heizer bei mir angetroffen. Darauf hat er 14 Tage nicht mehr mit mir geredet. Ja. Und dann hat er mich wegen eines Nichts vor die Tür gesetzt. Lügen nicht. Ach, die reichen Leute sind alle verrückt, mehr oder weniger. Ja. Und schon bin ich vor dem Portal auf der Straße gestanden. Es war noch ein Glück, dass man mir meinen Koffer ausgefolgt hat. Ja, da schleppst du wohl große Schätze mit, was? Ach, was, gar nichts Besonderes. So. Aber es ist eben der alte Militärkoffer meines Vaters. Bei uns zu Hause rücken die Rekruten mit solchen schwarzen Koffern ein. Mir scheint, du möchtest am liebsten deine ganze Familie im Köfferchen mitnehmen. Jetzt lassen aber hier, wir passen schon auf. Lauf ins Hotel runter und hol uns etwas zu essen. Sehr gut, sehr gut. Wir haben nämlich einen Nachtmarsch vor uns, ha? Da muss man sich vorher kräftigen. Ja. Geld hast du in der Brusttasche, recht? Nein! Doch, ich hab's in den Fingern gespürt, wie ich dich durchsucht habe. Aber das muss ein Irrtum sein. Los, komm her, los, geh schon. Warum soll ich denn Dalli. Keiner von euch? Sonst mach ich aus dir Hacke, Peter. So, da bin ich wieder. Na endlich, lange genug hat's gedauert. Oh, ich hab Glück gehabt. Hier, der ganze Korb voll. Oh. Speck. Bier. Och, zeig mal. Rot. Ach, das hier hat Mühe genug gekostet. Her damit. Ist ja prima. Och. Ja, ich hab die Frau Oberköchin gefunden. So. Ist eine sehr nette Frau. Ja, fein. Was ist denn hier los? Mein Koffer ist ja geöffnet. Sie dürfen eben nicht so lang wegbleiben. Ja. Das Hotel ist 10 Schritte entfernt und Sie brauchen zum Hin- und Herweg 3 Stunden. Da haben wir das Schloss von Ihrem Koffer so lange gekitzelt, bis es sich aufgemacht hat. Im Übrigen war ja nichts drin. Egal, Sie können alles ruhig wieder einpacken. Wenn Sie noch essen wollen, so beeilen Sie sich. Na, der scheint Launen zu haben. Ja. Ich habe keine Launen. Aber ist das vielleicht recht, in meiner Abwesenheit meinen Koffer aufzubrechen und meine Sachen herauszuwerfen? Na, mal ruhig. Ja, ich weiß. Man muss unter Kameraden manches dulden, aber das ist zu viel. Hast du das gehört? Nein. Ich werde im Hotel übernachten. Ich gehe nicht mit nach Butterford. Was? Ja, wir sind eingeladen worden, dort zu übernachten. Siehst du, Robinson, das hat man davon. Wir haben ihm unser Vertrauen geschenkt, haben ihn einen ganzen Tag mit uns geschleppt und jetzt, weil er irgendeine Bekanntschaft dort im Hotel gemacht hat, verabschiedet er sich ganz einfach. Und weil er ein grober Deutscher ist, kann er nicht weggehen, ohne uns in unserer Ehre zu beleidigen und uns Diebe zu nennen. Nur weil wir mit seinem Koffer einen kleinen Scherz gemacht haben. Ja. Geben Sie nur so weiter. Erleichtern Sie mir damit das Weggehen. Nachdem Sie meinen Koffer aufgebrochen haben, entschuldigen Sie sich mit keinem Wort, sondern beschimpfen mich noch. Na. Übrigens, das gilt alles nicht von Ihnen, Robinson. Gegen Ihren Charakter habe ich nur einzuwenden, dass Sie von de la Marche zu sehr abhängig sind. So? Na, Sie entpuppen sich ja vielleicht. Den ganzen Tag ist der Mäuschen still und jetzt, wo er im Hotel einen kleinen Rückhalt hat, fängt er an, große Reden zu halten. Ja. Sie sind ein kleiner Schlaumeier. Ja. Und ich weiß noch gar nicht, ob wir das so ruhig hinnehmen werden. Ja, alle Geduld hat nämlich ein Ende. Ich bin froh, dass ich fortgehe. Ich will mit keinem von Ihnen mehr etwas zu tun haben. Herr Rossmann! Ja? Ich bin aus dem Hotel. Ich suche Sie schon fast eine halbe Stunde lang. Bitte? Alle Böschungen auf beiden Straßenseiten habe ich schon abgesucht. Die Frau Oberköchin lässt Ihnen nämlich sagen, dass Sie den Strohkorb dringend braucht. Ach, den Strohkorb? Ja, natürlich. Einen Augenblick, bitte. Hier ist er. Danke. Na, dann lässt die Frau Oberköchin fragen, ob Sie es sich nicht überlegt haben und doch vielleicht im Hotel übernachten wollten. Auch die beiden anderen Herren wären willkommen, was wenn Sie sie mitnehmen dazu? Wollen. Da die Frau Oberköchin so freundlich ist, werde ich Ihre Einladung doch annehmen. Für diesen Fall habe ich den Auftrag, Sie ins Hotel zu führen und Ihr Gepäck zu tragen. Oh, danke sehr. Nein, das besorge ich schon selbst. Nur noch einen Augenblick, bitte. Ich muss meinen Koffer noch zumachen. Was ist denn das? Was ist denn die Fotografie? Die Fotografie fehlt. Welche Fotografie? Die Fotografie meiner Eltern. Die hat doch ganz oben im Koffer gelegen. Wo ist sie denn? Ich kann sie nirgends finden. Bitte geben Sie mir die Fotografie zurück. Wir haben keine Fotografie. Es war keine Fotografie im Koffer, Herr Rossmann. Aber das ist doch unmöglich. Herr de la Marche, Herr Robinson, diese Fotografie war mir wichtig als alles im Koffer. Die ist mir einfach unersetzlich. war das einzige Bild meiner Eltern, das ich besaß. Vielleicht könnten wir mal die Taschen der Herren durchsuchen. Das Foto ist doch für jeden von Ihnen ganz wertlos, außer für mich. Manchmal nimmt man was aus purer Bosheit. Jedenfalls muss ich jetzt das Foto finden. Aber ehe ich jetzt die Taschen durchsuche, sage ich noch, wer mir das Foto freiwillig gibt, bekommt den ganzen gefüllten Koffer. Nun? Meine Kameraden wollen also offenbar die Taschen durchsuchen. Na los, zeigen Sie mal her. Nein, kitzeln Sie mich. Entschuldigen Sie, Robinson. Was sind wir denn? Ich will gar nichts von Ihnen haben. Ich will nur das Foto. Übrigens, Herr Kellner, das gilt auch für Herrn Delamarche. Lassen Sie ihm alles. Nur das Foto muss ich haben. Na los, Moment mal. Lassen Sie das. Nichts. Ja, auch nichts. Na, können wir ja wohl gehen. Natürlich ohne die zwei Freunde. Sei bloß vorsichtig. Ja, gehen wir. Hören Sie. Sollte doch noch einer von Ihnen beiden eine Fotografie haben und mir ins Hotel bringen, so bekommt er den ganzen gefüllten Koffer. Und er wird nicht angezeigt. Das schwöre ich. Hm. Jetzt sitzt er im Warmen und wir frieren. Hm. Ich habe das verdammte Foto wirklich nicht genommen. Aber ich, hier, guck mal, trautes Heim. Wo hast du das Foto gehabt? Im Stiefelschaft. Es ist aber schön, dass Sie doch noch gekommen sind. Na und Ihre Kameraden? Nein, nein, die habe ich nicht mitgenommen. Dann sind Sie also frei? Ja, frei, frei bin ich. Hören Sie, möchten Sie nicht hier im Hotel eine Stelle annehmen? Ja, sehr gern. Ich habe aber entsetzlich wenig Kenntnisse. Ach, das ist doch nicht das Wichtigste. Sie bekämen ja auch vorläufig nur eine ganz kleine Anstellung und müssten dann halt zuschauen, durch Fleiß und Aufmerksamkeit sich hinaufzubringen. Jedenfalls glaube ich, dass es für Sie besser und passender wäre, sich irgendwo festzusetzen, anstatt so durch die Welt zu bummeln. Dazu scheinen Sie mir nicht gemacht. Entschuldigen Sie bitte, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich heiße Karl Rossmann. Ach, Sie sind ein Deutscher, nicht wahr? Ja, ich bin noch nicht lange in Amerika. Woher sind Sie denn? Aus Prag, in Böhmen. Nein, na, das ist doch nicht mehr... Na sowas, das sind wir ja Landsleute. Was? Na, ich bin aus Wien. Nein. Ja, ich heiße Grete Mitzelbach. Sie, und Prag, das kenne ich ausgezeichnet. Ja. Ich bin ja ein halbes Jahr dort in der Goldenen Gans auf dem Wenzelsplatz angestellt gewesen. Nee, denken Sie doch mal sowas. Wann ist denn das gewesen? Das ist schon viele, viele Jahre her. Ja, die alte Goldene Gans ist nämlich vor 2 Jahren niedergerissen worden. Na, jetzt, wo sich's herausgestellt hat, dass Sie mein Landsmann sind, dürfen Sie um keinen Preis von hier fort. Nein, das dürfen Sie mir nicht das antun. Das ist einfach, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Hätten Sie zum Beispiel Lust, Liftjunge zu werden? Sagen Sie nur ja und dann sind Sie es. Liftjunge? Na, mein Lieber, wenn Sie ein bisschen hier herumgekommen sind, dann werden Sie ja wissen, dass es nicht besonders leicht ist, solche Stelle zu bekommen, nicht? Das ist doch der beste Anfang, den man sich denken kann. Sie kommen mit allen Gästen zusammen, man sieht sie immer, man gibt ihnen kleine Aufträge. Nur kurz, sie haben jeden Tag die Möglichkeit, zu was Besserem zu gelangen. Für alles Übrige, da lassen Sie nur mich sorgen. Ja, Liftjunge möchte ich schon ganz gern sein. Na also! Aber sind dazu nicht Sprachkenntnisse erforderlich? Na, Sie sprechen doch Deutsch und ein schönes Englisch, das genügt vollkommen. Ja, aber Englisch habe ich erst in Amerika, in 2,5 Monaten gelernt. Na sehen Sie, das spricht doch schon genügend für Sie. Ja. Aber jetzt kommen Sie mit herüber, ich werde Ihnen... Ihr Zimmer zeigen. Sie werden ohnehin müde sein. Ja, Sie können danke. Ja, das andere sehr gut auch am Tage besprechen. So, da ist es. Oh, ja. Na, erschrecken Sie nur nicht über die Einrichtung. Das ist nämlich kein Hotelzimmer. So. Das ist ein Zimmer von meiner Wohnung. So. Ja, die aus 3 Zimmern besteht, sodass Sie mich wirklich nicht im Geringsten stören. Hernach sperre ich die Verbindungstür an. Inniert bleiben und morgen als neuer Hotelangestellter, ne, da werden Sie natürlich Ihr eigenes Zimmerchen bekommen. So, und nun schlafen Sie gut, damit Sie sich für den Dienst kräftigen. Der wird übrigens morgen noch nicht so anstrengend sein. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Freundlichkeit. Ach Gott, warten Sie, da fällt mir was ein. Und da wären Sie aber früh geweckt worden, wenn ich jetzt nicht... Riesel? Ja, Frau Oberköchin? Ach, Riesel, sei so lieb, komm doch mal her. Wenn du morgen früh mich wecken kommst, dann musst du über den Gang gehen, hörst du? Hier im Zimmer schlaft ein Gast von mir, der ist todmüde. Na, hast du Sonnen? Ja, Frau Oberköchin. Alles dann. Gute Nacht. Gute Nacht wünsche ich. Werden Sie lange hier bleiben? Was? Ja, das ist noch nicht ganz bestimmt, aber ja, ich denke schon, ich werde bleiben. Das wäre nämlich sehr gut. Ich bin hier nämlich so allein. So? Das wundert mich. Die Frau Oberköchin ist doch sehr freundlich zu Ihnen. Sie behandelt Sie gar nicht wie eine Angestellte. Ich dachte schon, Sie wären Verwandte. Ach nein, ich heiße Therese Berchtold. Ich bin aus Pommern. Ich heiße Karl Rossmann. Ich bin aus Prag. Ach, Sie dürfen nicht glauben, dass ich undankbar bin. Ohne die Frau Oberköchin stünde es mit mir ja viel schlechter. Früher war ich Küchenmädchen hier im Hotel. Und schon in großer Gefahr, entlassen zu werden. Ich konnte die schwere Arbeit nicht leisten. Man stellt hier große Ansprüche. Vor einem Monat ist ein Küchenmädchen nur vor Überanstrengung ohnmächtig geworden und 14 Tage im Krankenhaus gelegen. Und ich bin nicht sehr stark. Ich habe früher viel zu leiden gehabt. Und ich bin dadurch in der Entwicklung ein bisschen zurückgeblieben. Aber Sie wollen wohl gar nicht sagen, dass ich schon 15 Jahre alt bin. Aber jetzt werde ich schon stärker. Tja, ja, der Dienst hier muss wirklich sehr anstrengend sein. Unten habe ich erst einen Liftjungen im Stehen schlafen gesehen. Ach, dabei haben es die Liftjungen noch am besten. Die verdienen ihr schönes Geld an Trinkgeldern und müssen sich schließlich doch bei weitem nicht so plagen wie die Leute in der Küche. Aber da habe ich wirklich mal Glück gehabt. Die Frau Oberköchin hat einmal ein Mädchen gebraucht, um die Servietten für ein Bankett herzurichten. Hat sie uns Küchenmädchen heruntergeschickt. Es gibt hier 50 solcher Mädchen. 50? Mhm. Ich war gerade bei der Hand und habe sie wohl zufriedengestellt. Ja. Im Aufbauen der Servietten habe ich mich immer ausgekannt. Und so hat sie mich von da an in ihrer Nähe behalten und allmählich zu ihrer Sekretärin ausgebildet. Sekretärin? Mhm. Dabei habe ich sehr viel gelernt. Ja, aber gibt's denn hier so viel zu schreiben? Ach, sehr viel. Das können Sie sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Allerdings schreibe ich nicht immerfort. Ich habe auch viel Besorgungen in der Stadt zu machen. So. Ja, wie heißt denn diese Stadt? Das wissen Sie nicht? Nein. Ramses. Ramses? Ist das eine große Stadt? Ach, sehr groß. Ich gehe nicht gern hin. Aber wollen Sie denn wirklich nicht schlafen gehen? Nein, ich weiß ja noch gar nicht, warum Sie hier geblieben sind. Weil ich mit niemandem reden kann. Ich bin nicht wehleidig, aber wenn wirklich niemand für einen da ist, so ist man schon glücklich, schließlich von jemandem angehört zu werden. Ja. Aber ich wollte nur sagen, dass ja die Frau Oberköchin so freundlich zu mir ist, wie es nur meine Mutter war. Aber es ist doch ein zu großer Unterschied in unserer Stellung, als dass ich frei mit ihr reden könnte. Unter den Küchenmädchen habe ich früher gute Freundinnen gehabt, aber die sind schon längst nicht mehr hier. Und die neuen Mädchen, die kenne ich kaum. Ach, manchmal glaube ich, dass mich meine jetzige Arbeit mehr anstrengt als die frühere. Dass ich sie aber nicht einmal so gut verrichte wie die und dass mich die Frau Oberköchin nur aus Mitleid in ihrer Stellung hält. Schließlich muss man ja wirklich eine bessere Schulbildung gehabt haben, um Sekretärin zu werden. Es ist eine Sünde, das zu sagen, aber manchmal fürchte ich, wahnsinnig zu werden. Um Gottes Willen. Sie dürfen das aber der Frau Oberköchin nicht sagen, sonst bin ich verloren. Es ist doch selbstverständlich, dass ich ja nichts davon sagen werde. Dann ist es gut. Und bleiben Sie hier? Ich wäre froh, wenn Sie hier blieben. Und wir könnten, wenn es Ihnen recht ist, zusammenhalten. Gleich wie ich Sie zum ersten Mal gesehen habe, habe ich Vertrauen zu Ihnen gehabt. Und trotzdem, denken Sie, so schlecht bin ich, habe ich auch Angst gehabt, die Frau Oberköchin könnte Sie an meiner Stelle zum Sekretär machen und mich entlassen. Nein, die Sache ist schon geordnet. Ich werde Liftjunge und Sie bleiben Sekretärin. Ja? Ja, also, gute Nacht. Gute Nacht. Stell doch die Sachen auf den Tisch. Ja? Du hast mir herrlich beim Besorgungen machen geholfen. Das macht mir richtig Spaß. Ist ja selten genug, dass ich Zeit habe. Setz dich doch bitte. Aber nein, in deinem Zimmer? Ach, ausnahmsweise. Danke. Hast du wieder schriftliche Arbeiten fertig, dass ich sie nachsehen kann? Na, nicht viel, Therese. Auf dem Schlafsaal der Liftjung ist das Arbeiten sehr schwer. Ist ja immer Lärm. Ich stecke mir Watte in die Ohren, um nicht abgelenkt zu werden. Das ist sehr unfreundlich von dem Herrn Oberkellner, dich auf den Schlafsaal zu verbannen. Ja. Du, ich glaube, der Herr Oberkellner, der mag mich nicht. Jedenfalls hat der Einspruch der Frau Oberküche nichts genützt. Umso tüchtiger von dir, so fleißig zu sein. Ja. Ich muss doch weiterkommen. Ich will doch nicht Liftboy bleiben. Ich will was lernen, einen vernünftigen Beruf. Ich habe so schreckliche Angst, so herunterzukommen wie Robinson und Delamarche. Mit diesen Sträuchen hast du nichts gemeint. Das bitte ich mir schon aus. Es gibt unverdientes Elend genug in der Welt. Ich weiß Bescheid. Ich könnte dir allerhand erzählen. Erzähl doch. Ach, ich habe genug erlebt, das kann ich dir sagen. Ja? 5 Jahre war ich erst alt. Vater war Baupolier. Er ist eines Tages nach Kanada ausgewandert. Nie ist ein Brief von ihm gekommen. Mutter und das 5-jährige Kind hat er einfach vergessen. Ach. Ja, ich sehe uns noch beide. Mutter und mich durch einen New Yorker Schneesturm wandern. Betteln. Wir suchen eine Schlafstelle. Nichts. Mutter war ohne Arbeit. Nicht das kleinste Geldstück war vorhanden. Den Tag hatten wir ohne einen Bissen im Freien verbracht. Nun hatte Mutter für die nächsten Tage Arbeit bei einem Bauer. Aber sie zeigte mir immer wieder, dass sie Blut hustete. Erklärte mir immer wieder, es ist aussichtslos. Und diese Riesenhäuser, diese Korridore, diese Menschen, die einen abweisen. Ein- oder zweimal hockt Mutter nieder, reißt mich an sich, küsst mich, dass es mir wehtut, ich wehre mich. Och, wenn man nachher weiß, dass es die letzten Küsse waren, man begreift nicht, dass man das nicht gespürt hat, dass man blind war. Nach Mitternacht hat Mutter dann wohl niemanden mehr angesprochen, aber sie hat nicht aufgehört, weiter zu eilen. Mutter wollte keine Ruhe mehr, wie es scheint. Am Morgen, wir lehnen beide an einer Hausmauer, haben dort vielleicht geschlafen oder nur mit offenen Augen herumgestarrt. Eine Schmach für die Menschheit. Es war derselbe Bau, zu dem Mutter für diesen Morgen bestellt war. Sie meldet sich nicht in der Bauhütte. Ohne jemanden zu fragen, steigt sie eine Leiter hinauf. Sie weiß schon selbst, welche Arbeit ihr zugeteilt ist. Geschickt umgeht sie einige Mauer, hält sich vorsichtig an einem Holzverschlag, einer Art Geländer. Es ist 10 Jahre her, aber ich habe mir jede Einzelheit so oft wiederholt, dass ich alles ganz deutlich vor mir habe. Und gerade diese letzten Augenblicke meiner Mutter besonders klar. Ich glaube, sie hat noch einmal freundlich auf mich geschaut und dann geht sie weiter. Mit unbegreiflicher Geschicklichkeit. Und plötzlich ist sie gar nicht mehr geschickt. Stößt ein Fass um und fällt in die Tiefe. Ziegel rollen ihr nach. Und eine Weile später löst sich irgendwo ein schweres Brett. Es kracht nieder auf sie. Meine letzte Erinnerung, wie die Mutter mit auseinandergestreckten Beinen daliegt und wie oben vom Bau irgendein Mann etwas Zorniges hinunterruft. Er war wohl zornig auf diese ganze schöne Welt. Ach, hier bist du, Karl. Naja, hätte ich mir ja denken können. Renel, was ist los? Los, komm runter. Giacomo ist beim Dienst ohnmächtig geworden. Du musst seinen Dienst übernehmen. Um Gottes Willen, ja. Ja, natürlich. Los, los, beeil dich. Der Oberportier flucht schon mächtig. Ja. 10 Stunden Dienst jeden Tag, komme. Das ist ja auch viel zu viel. Also leb wohl. Überanstreng dich nicht. Nein, nein, nein. Du sollst jetzt schlafen gehen. Du darfst dich nicht so aufregen. Versprich mir's. Gute Nacht. Ja? Gute Nacht. Apropos, dir soll ich was ausrichten. Grüße von Herrn Delamarche. Was, du kennst Delamarche, Renel? Vorm Hotel hat er mich angesprochen. Ein feiner Mann. Dann hat er mich zum prima Abendessen mitgenommen. Delamarche ist ein Lump. Nein, nein, nein, das glaube ich nicht. Er hat sich nur durchs Unglück verderben lassen. Im Übrigen kann man schon mit ihm auskommen. Versprich mir, dass du nie wieder mit diesem Delamarche reden wirst. Das ist doch selbstverständlich. Ich gehe doch überhaupt nie aus. Versprich es mir trotzdem. Ja, kein Wort mehr mit deinen 2 sogenannten Kameraden. Also unter der Bedingung, dass du jetzt schlafen gehst. Du hast doch früh um 6:30 schon wieder Dienst. Ja. Gut, und ich verspreche. Das ist schön. Nun komm schon! Ja, ja, ja. Hier eine Tafel Schokolade für dich. Du, das ist aber lieb von dir. Und lass dich nicht wieder von einer Gräfin küssen. Wer ist denn da verrückt geworden? Bleib mal hier, ich seh mal nach. Hey, sie! Sie! Psst. Gottes Willen, machen Sie keinen Lärm hier nachts im Hotel. Guten Abend, Herr Rossmann. Ich bin Robinson. Mein Gott, Robinson, was wollen Sie denn hier? Sie haben sich aber verändert. Ja, es geht mir gut. Sie haben teure Kleider an. Ja, wie gefällt Ihnen diese Weste? Echt samt, so. Wie ein Künstler. Robinson, Sie trinken wieder viel. Nein, nicht viel. Pst. Rossmann, wollen Sie nicht mal zu uns kommen? Wir haben es jetzt sehr fein. Wer lädt mich denn ein, Sie oder Delamarche? Beide, da... Darin sind wir uns einig. So, dann sage ich Ihnen und bitte Sie, Delamarche, ja, das Gleiche auszurichten. Unser Abschied war ein endgültiger. Ja. Sie haben mir mehr Unrecht getan als irgendjemand sonst. Ach, Sie meinen doch nicht den verkloppten Anzug in der Herberge. Seien Sie doch ruhig. Den kann ich Ihnen beim besten Willen nicht wieder beschaffen. Aber das Foto habe ich Ihnen zurückgebracht. Das Foto? Hier, aus Reue. Hier. Das Foto. Ja. Oh, das ist schön von Ihnen. Oh, ich danke Ihnen sehr. Ja, so, kommen Sie mit. Nein, ich habe doch Dienst. Jeden Augenblick können Gäste kommen. Im Übrigen, wenn Sie sich vielleicht in den Kopf gesetzt haben, mich auch weiterhin nicht in Ruhe zu lassen, so sage ich Ihnen, ich spiele jetzt nicht mehr aber mit. Aber Delamarche und ich, wir sind doch Ihre Kameraden. Seien Sie doch ruhig. Delamarche lässt Ihnen sagen, dass er Sie für alles Frühere entschädigen will. Wir wohnen jetzt mit Brunella zusammen, einer herrlichen Sängerin. Gottes Willen, Robinson, seien Sie leise, die Leute schlafen. Von Brunella kann man nur in Melodien reden, Rossmann. Rossmann, Sie haben hier eine so schöne Position, könnten Sie mir nicht ein jetzt Geld überlassen? Ach, Sie vertrinken es ja doch bloß wieder. Aber... Ich sehe doch in Ihrer Tasche die Schnapsflasche. Aber das ist doch nur zur Stärkung, wenn ich Wege besorge. Ich will Sie auch nicht mehr bessern. Tun Sie, was Ihnen beliebt, aber adieu. Ja, aber das Geld... Sie haben von Delamarche den Auftrag bekommen, Geld mitzubringen, was? Also gut, Sie sollen es haben. Aber nur unter der Bedingung, dass Sie sofort von hier weggehen und mich nicht mehr hier besuchen. Ja oder nein? Rossmann, ich glaube, mir ist sehr schlecht. Zum Teufel. Helfen Robinson, nehmen Sie sich doch zusammen. Sie sind doch ein guter Junge. Sehen Sie es? Hört schon auf. Also, aber Sie können doch hier nicht mitten in der Hotelhalle sitzen bleiben. Mein Gott, wenn das der Oberkellner ist, Parisit. Die Hunde, was haben die mir bloß? Wenn das die Direktion erfährt, fliege ich sofort hinaus. Robinson, jetzt gehen Sie. Hier ist das Geld und ich zeige Ihnen jetzt den kürzesten Weg. Nee, ich kann hier gar nicht weg. Sie können sich nicht vorstellen, wie schlecht mir ist. Delamarche nimmt mich überall in die feinen Lokale mit, aber ich vertrage dieses zimperliche Zeug nicht. Ich sag ihm das täglich. Also hier können Sie nicht bleiben. Doch, wenn ich hier so sitze, kann ich es noch ertragen, aber aufstehen kann ich nicht. Mein Gott. Also Robinson, wenn Sie wollen, dass ich mich jetzt Ihrer annehme, dann strengen Sie sich jetzt mal ein bisschen an, ja? Passen Sie auf. Ich führe Sie jetzt nämlich in mein Bett. Ja. Dort können Sie so lange bleiben, bis Ihnen wieder gut ist. Aber jetzt benehmen Sie sich vernünftig. Auf den Gängen sind überall Leute. Mhm. Es gibt auch Hoteldetektive, die wir selbst nicht kennen. Ja, wenn man nur ein ganz klein wenig auf Sie aufmerksam wird, dann kann ich nichts mehr für Sie tun. Ja. Mein Bett ist im Schlafsaal der Liftjung. Da müssen Sie sich auch zusammennehmen. Meine Kollegen sind streitlustig. Die boxen gleich los, wenn Ihnen was nicht passt. Ich danke Ihnen sehr. Ja, ja. Ich will alles tun, was Sie für richtig finden. Sehen Sie, so ist es recht. Nur den Kopf hoch. Hallo, Dick. Dick, vertritt mich 5 Minuten. Ja, ich bin gleich wieder da. Du hast deinen Posten ohne Erlaubnis verlassen. Weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet Entlassung. Entschuldigung. Ich will keine Entschuldigung hören. Deine erlogenen Ausreden kannst du für dich behalten. Mir genügt vollständig die Tatsache, dass du nicht da warst. Wenn ich das einmal dulde und verzeihe, werden nächstens alle 40 Liftjungen während des Dienstes davonlaufen und ich kann meine 5000 Gäste allein die Treppe hinauftragen. Ist dir vielleicht plötzlich schlecht geworden? Nein. Also nicht einmal schlecht ist dir geworden. Da musst du ja irgendeine ganz großartige Lüge erfunden haben. Welche Entschuldigung hast du? Heraus damit. Ich habe nicht gewusst, dass man telefonisch um Erlaubnis bitten muss. Das ist allerdings köstlich. Wegen eines solchen Bengels, solcher Aufregung im Nachtdienst. Wissen Sie, Herr Oberportier, wer gerade herauffahren wollte, als dieser Kerl vom Lift weggelaufen war? Hm? Der Maharaja von Hyderabad. Entsetzlich. Der Maharaja. Ich kenne ihn übrigens schon. Du bist der einzige Junge, der mich grundsätzlich nicht grüßt. Ich? Was bildest du dir eigentlich ein? Jeder Boy, der an der Hauptportierloge vorübergeht, muss mich grüßen. Mit den übrigen Portiers kannst du es halten, wie du willst. Ich aber verlange, gegrüßt zu werden. Aber Herr Oberportier, ich grüße Sie immer und ganz gewiss. Ich bin noch nicht lange in Amerika. Ich stamme aus Europa, wo man bekanntlich viel mehr grüßt, als nötig ist. Ja, und da sollte ich Sie gerade nicht gegrüßt haben. Natürlich habe ich das nicht jedes Mal getan, da ich doch täglich 100 Mal an Ihnen vorüberkomme. Du hast mich jedes Mal zu grüßen. Jedes Mal ohne Ausnahme. Du hast die Kaffee in der Hand zu halten, wenn du mit mir sprichst. Du hast mich immer mit Herr Oberportier anzureden und nicht mit Sie. Und alles das jedes Mal und jedes Mal. Jedes Mal. Jetzt siehst du, wohin ein solches Benehmen führt. In deiner nächsten Stellung wirst du es schon verstehen, den Portier zu grüßen. Und wenn es auch nur vielleicht in deiner elenden Spelunke sein wird. Aber so hören Sie mich doch bitte mal an. Hier Oberkellner Isperi. Einen guten Morgen, Frau Oberköchin. Hoffentlich habe ich Sie nicht geweckt. Ja, also meine kleine Anfrage. Die Geringfügigkeit der Sache wollen Sie entschuldigen, bitte. Es ist da ein Liftjunge namens... Karl Rossmann. Karl Rossmann. Wenn ich mich recht erinnere, so haben Sie sich ein wenig für ihn interessiert. Leider hat er Ihre Freundlichkeit schlecht belohnt. Er hat ohne Erlaubnis seinen Posten verlassen, hat mir dadurch schwere, jetzt noch gar nicht übersehbare Unannehmlichkeiten verursacht und ich habe ihn daher soeben entlassen. Oh, ich hoffe, Sie nehmen die Sache nicht so tragisch. Nein, nein, Frau Oberköchin, er wird vollständig entlassen. Nein, nein, nein, er wird zu keiner anderen Arbeit versetzt, er ist vollständig unbrauchbar. Liebe Frau Oberköchin, aufrichtig gesagt, ich hätte nicht geglaubt, dass Sie eine so schlechte Menschenkennerin sind. Übrigens, dieser feine Junge, den Sie ein Muster von Anstand nennen, lässt keine dienstfreie Nacht vergehen, ohne in die Stadt zu laufen, aus der er erst am Morgen wiederkommt. Aber Herr Oberköchin... Ja, ja, Frau Oberköchin, das ist durch Zeugen bewiesen, durch einwandfreie Zeugen. Das ist unmöglich. Diesen Jungen loszuwerden, will ich mich aber ganz besonders beeilen. Und Sie, bitte nehmen Sie das als Mahnung, wie vorsichtig man gegen hergelaufene Burschen sein soll. Aber Herr Oberkellner, da liegt bestimmt eine Verwechslung vor. Ich glaube, der Herr Oberportier hat Ihnen gesagt, dass ich jede Nacht weggehe. Allerdings. Ja, aber das ist durchaus nicht richtig. Ich bin vielmehr jede Nacht im Schlafsaal, das können alle Jungen bestätigen. Wenn ich nicht schlafe, lerne ich kaufmännische Korrespondenz, aber aus dem Schlafsaal rühre ich mich keine Nacht. Der Oberportier verwechselt mich offenbar mit jemand anderem. Und jetzt verstehe ich auch, wenn er glaubt, dass ich ihn nicht grüße. Wirst du sofort schweigen? Ich soll dich mit jemand anderem verwechseln. Tja, dann kann ich nicht mehr Oberportier sein, wenn ich die Leute verwechsle. Ja, Frau Oberköchin. Ja, da wäre ich Ihnen sehr dankbar. Die Frau Oberköchin kommt selbst. Die Sache ist ja ganz einfach. Welchen Vergnügung er sich in der Nacht hingibt, darauf kommt es gar nicht an. Aber das muss bestimmt... Ich will nichts weiter hören. Du bist wegen Dienstversäumnis auf der Stelle aus dem Dienst entlassen. Da gebe ich dir eine Anweisung an die Kasse. Dein Lohn bis zum heutigen Tag wird dir ausgezahlt. Das ist übrigens bei deinem Verhalten, unter uns gesagt, einfach ein Geschenk, das ich dir aus Rücksicht auf die Frau Oberköchin mache. Ja, hier Oberkellner Isperi? Nein. Ja, das ist ja... Die Liftjungen geben mir aber heute zu schaffen. Das ist ja unerhört. Bitte, Feodor, halt doch mal diesen Burschen ein wenig fest, ja? Wir werden noch mit ihm zu reden haben. Oh. Erzähl weiter, los. Aber Herr Oberportier, lassen Sie doch meinen Arm los. Sie tun mir doch weh. Ob ich ihn jetzt nur nicht wieder verwechsle? Um Gottes Willen, Karl! Therese. Weißt du schon, die Oberköchin? Herr Isperi hat es ihr telefoniert. Dann ist es schon gut. Nein. Du weißt ja nicht, was sie gegen mich haben. Ich muss weg. Aber wieso denn? Die Oberköchin denn? Ist davon auch schon überzeugt. Bitte bleib aber nicht hier. Geh hinauf. Ich werde mich dann von dir verabschieden. Komm, oh, nein. Lassen Sie mich doch los. Ich werde mich hüten. Aber Karl, bitte, was fällt dir denn weg? Ein? Du wirst schon bei uns bleiben, solange es dir gefällt. Der Oberkellner macht ja alles, was die Oberköchin will. Er liebt sie ja. Ich habe es letzthin erfahren. Bitte, der Mann bringt Karl. Lügen gegen mich vor. Je besser ich mich verteidige, desto mehr Aussicht besteht, dass ich hier bleiben kann. Geh hinauf, Therese. Au, au, so lassen Sie mich doch los. Er bricht mir den Arm. Herr Oberportier, bitte lassen Sie doch sofort den Rossmann frei. Sie tun ihm ja weh. Die Frau Oberköchin wird gleich persönlich kommen, dann wird man schon sehen. Macht es Ihnen denn Vergnügen, ihn zu quälen? Befehl, kleines Fräulein, Befehl. Na, was ist denn, was gibt's denn hier? Gott sei Dank, dass Sie kommen, Frau Oberköchin. Sie kommen also selbst, Frau Oberköchin, wegen dieser Kleinigkeit. Und dabei wird die Sache Ihres Schützlings immerfort ärger. Ich fürchte, ich werde ihn tatsächlich nicht entlassen, aber dafür einsperren lassen müssen. Ich möchte zuerst ein paar Worte mit dem Rossmann reden. Bitte nehmen Sie doch bei uns Platz, Frau Mitzelbach. Karl. Komm bitte näher. Ich kann ja nicht, er hält mich ja fest. Lassen Sie los. Er ist ja kein Raubmörder. Bitte, bitte, bitte. Also Karl, vor allem will ich dir sagen, dass ich noch vollständiges Vertrauen zu dir habe. Auch der Herr Oberkellner ist ein gerechter Mann, dafür bürge ich. Wir beide wollen dich ja im Grunde sehr gern hier behalten. Verzeihung, Frau Oberköchin. Bitte, Oberkellner, mich jetzt nicht zu unterbrechen, ja? Vergiss, Karl, was man dir vielleicht bis jetzt hier gesagt hat. Dürfte ich noch mal einfügen? Schau, er ist ein so aufgeregter Mann. Das ist ja bei seinem Dienst schließlich kein Wunder. Aber er hat Frau und Kinder zu Hause. Und er weiß, dass man einen Jungen, der nur auf sich selber angewiesen ist, nicht unnötig Plagen braucht, sondern dass das schon die ganze übrige Welt genügend besorgt. Die Sache ist die. Der Oberportier hat den Jungen da nicht zum Spaß festgehalten. So? Unten im Schlafsaal der Liftjungen ist nämlich in einem Bett sorgfältig zugedeckt ein wildfremder, schwer betrunkener Mann aufgefunden worden. Was ist Man hat ihn natürlich geweckt und wollte ihn wegschaffen. Da hat dieser Mann aber einen großen Radau zu machen angefangen, immer wieder herumgeschrien, der Schlafsaal gehört dem Karl Rossmann, ich bin sein Gast, der hat mich hergebracht und wird jeden bestrafen, der mich anzurühren wagt. Karl, das ist... Der Rossmann, so sagt der Fremde, hat ihm auch Geld versprochen und ist nur gerade es holen gegangen. Bitte achten Sie darauf, Frau Oberköchin. Er hat ihm Geld versprochen, dem Fremden, und ist es holen gegangen. Ferner hat er gesagt, ich und Rossmann sind nämlich bei einer Sängerin eingeladen, einer holden Aida. Die sollen Sie noch in dieser Nacht besuchen. Ich verschone Sie mit dem Weiteren. Nein, nein, bitte erzählen Sie nur weiter. Ich will alles hören, darum bin ich ja hier. Es ist nicht mehr viel zu erzählen, wie die Jungs schon so sind. Da haben Sie den fremden Mann erst ausgelacht, dann mit ihm Streit bekommen und zuletzt haben Sie ihn fürchterlich zusammengeboxt. Na also, Rossmann, sprich ein Wort, bitte. Ja, Es ist wahr, dass ich den Mann in den Schlafsaal gebracht habe. Mehr wollen wir nicht wissen. Ja, ich konnte mir nicht anders helfen. Der Mann ist mein Kamerad von früher her. Er kam mich besuchen. Ich wollte seinen Besuch nicht. Ich habe ihn 2 Monate lang nicht gesehen. Es stellte sich leider heraus, dass er so betrunken war, dass er allein nicht wieder fortgehen konnte. Er kam also zu Besuch und war nachher so betrunken, dass er nicht fortgehen konnte? Nein, so habe ich das nicht gesagt. So. Er war von Anfang an betrunken. Interessant. Ich habe es nur nicht sofort bemerkt. Schuld bin ich nur daran, dass ich den Mann... Er heißt übrigens Robinson, ist ein Irländer. Robinson. Dass ich ihn in den Schlafsaal gebracht habe. Ach, alles andere, was er gesagt hat, hat er aus Betrunkenheit gesagt und es ist unwahr. Du hast ihm also kein Geld versprochen? Das allerdings, ja. Bitte? Ja, er hat mich um Geld gebeten, aber ich wollte es ihm nicht holen. Ich wollte ihm nur mein Trinkgeld von heute Nacht geben. Du verrennst dich immer mehr. Wenn man dir glauben wollte, müsste man immer sofort das vergessen, was du früher gesagt hast. Nicht einmal den Namen Robinson, glaube ich dir. So hat es, seit es Irland gibt, kein Irländer geheißen. Zuerst also hast du ihn nur in den Schlafsaal gebracht, wofür allein du übrigens schon im Schwung herausfliegen könntest. Geld aber hast du ihm zuerst nicht versprochen. Nein. Dann wieder, wenn man dich überraschend fragt, hast du ihm Geld versprochen. Ja, aber... Zuerst aber wolltest du das Geld nicht holen, nein, sondern ihm dein heutiges Trinkgeld geben. Ja. Dann aber zeigt sich, dass du dieses Geld noch bei dir hast. Ja. Also hast du auch noch anderes Geld holen wollen. Nein, ich... Von daran wäre ja an sich nichts, dass du es aber ausdrücklich leugnest, das ist verdächtig. Ebenso leugnest du, dass du den Mann erst hier im Hotel betrunken gemacht hast. Oh, die Sache ist ja klar, er ist allein gekommen, die Kraft aber allein wegzugehen soll er dann plötzlich nicht gehabt haben. Es bleibt also nur die Frage, wie hast du dir Zutritt zu den Alkoholvorräten des Hotels verschafft? Ferner, was für Geld ist es, das du verheimlichst? Du siehst, Therese, er antwortet nicht. Na, wie kann ich denn da etwas für ihn tun? Sag mir nur, Therese, habe ich deiner Meinung nach irgendwas für ihn zu tun versäumt? Frau Oberköchin, ich glaube nicht, dass ich Ihnen irgendwie Schande gemacht habe. Nun genug. Ich denke, Sie überlassen mir das Schlusswort in dieser schon allzu duldsam behandelten Sache. Sie, Frau Oberköchin, haben mich immer wie eine liebe Mutter behandelt. Mindestens Sie müssten doch jetzt sagen, die Sache ist noch nicht recht klargestellt. Wir wollen sie genauer untersuchen, denn Gerechtigkeit muss sein. Ah, nein, Karl, nein. Das wollen wir doch mal festhalten. Gerechte Dinge haben ein besonderes Aussehen und deine Sache hat dieses Aussehen nicht. Ich darf das sagen. Denn ich bin mit dem besten Vorurteil für dich hergekommen. Da, du siehst, auch Therese schweigt. Nein, sie schweigt doch nicht. Sie weint. Ist doch etwas anderes. Es ist ja möglich, dass eine Untersuchung dir in einzelnen Kleinigkeiten recht geben würde. Aber solche kleinen Rechtfertigungen helfen dir gar nichts. Vielleicht hast du bloß unüberlegt gehandelt. Aber vielleicht bist du gar nicht der, für den ich dich gehalten habe. Und doch, ich kann es mir einfach noch nicht abgewöhnen, dich für einen im Grunde anständigen Jungen zu halten. Dein ganzes erspartes Geld hattest du doch bei mir aufgehoben. Woher, um Gottes Willen, Junge, woher hast du das Geld für deine nächtlichen Ausgänge genommen? Aber ich hab doch gar einerlei. Erwarte mich in der Pension Brenner. Zeig dort meine Visitenkarte her. Hier, das genügt. Danke. Ich komme dann in ein paar Stunden zu dir herüber und sobald mir der Dienst Zeit dazu lässt und dann werden wir beraten, was sich weiter für dich machen lässt. Verlassen werde ich dich nicht. Sie sind viel zu viel. Karl, bist du denn gar nicht froh, dass alles so gut ausgefallen ist? Oh ja. Warum soll ich eigentlich froh darüber sein, dass man mich wie einen Dieb behandelt? Unsere Freundin hilft dir. Die Hauptsache ist doch, dass du heil davonkommst. Komm, ich will dir rasch den Koffer packen. Ja, nur rasch. In Schande oder in Ehren, aber rasch. Wenn man mich nur gerade entwischen lässt, nicht wahr? Und die Gerechtigkeit... Aber auf solche Dinge wird eben im entscheidenden Augenblick offenbar in keinem Weltteil Rücksicht genommen. Nicht in Europa, nicht in Amerika. Ja, die Liebe hat bunte Flügel, solch einen Vogel zähmt man schwer. Halt dich, es steht mit Band. Seid ihr denn verrückt? Lass mich los! Musst du jetzt endlich ruhig sein? Soll ruhig sein? Ihr schleppt mich hier herauf, ihr verfallt mich auf der Straße. Das ist ja Menschenraub. Aber wir wollen doch nur dein Bestes. Mein Bestes, jawohl, ihr verfallen habt ihr mich. Ich will raus. Ich will raus. Hörst du nicht, dass Brunell das singt? Robinson, schließ die Tür ab. Dann spring ich aus dem Fenster. Aus dem 10. Stock. Ihr habt mich eingesperrt. Wirst du wohl ruhig sein? Nein, tu mir nichts. Delamar. Ja? Delamar. Ja. Du denn? Es ist nur der Junge, den ich zu deiner Bedienung mitgebracht habe. Oh, mein Gott. Ich will doch niemanden haben. Warum bringst du mir so fremde Leute in die Wohnung? Verzeih, aber die ganze Zeit wünschst du dir doch eine bessere Bedienung als unseren faulen Robinson. Ach, Delamar, du verstehst mich nicht und verstehst mich nicht. Ich werde es dir gleich erklären. Nicht so Was für Launen sie hat, die göttliche Holde Aida. Kuss sein? Jetzt spüre ich wieder überhaupt nichts von dir. Ich bin also eingesperrt. Und dieses Zimmer ist mein Gefängnis. Ah. Hier statt ja alles vor Schmutz. Hier hat man wochenlang nicht aufgeräumt. Was für Schweine diese Menschen sind. Die Warnungen Theresens, die Ratschläge der Oberköchin. Nichts hat mir genützt. Jammere nicht. Du wirst es gut bei uns haben. Du, ich hab sie mal nackt gesehen. Ein prächtiges Weib. Ich darf sie nur frisieren, sonst nichts. Wenn sie mich mal streichelt, dann bin ich belohnt. Das tut wohl. Aber dann schlägt mir Dollarmarsch mit seiner Peitsche blutige Striemen ins Gesicht. Aber auch das tut wohl. Robinson, du bist ja verrückt. Na, du bist eben noch ein Kind, Rossmann. Ich sage dir, das ist gar nicht so arg. Brunelda weiß zu belohnen. Nicht oft, aber süß. Zwischendurch tyrannisiert sie einen, das ist wahr. Da muss man schön stillhalten. Ja, aber was für dich gilt, das muss noch nicht für mich gelten. Überhaupt gilt so etwas nur für den, der sich gefallen lässt. So, warum soll das nicht auch für dich gelten? Hier, komm mal her. Schnaps. Brunelda's Wohl. Was, trinken willst du auch nicht? Nein, ich will nur noch eins. Ich will weg von euch. Na, das wirst du schön bleiben lassen. Dollarmarsch tritt dir alle Rippen ein, wenn er sowas merkt. Und ich pass auf, dass du wegläufst. Dazu haben wir dich nicht hierher geschleppt. Robinson, warum gehst du eigentlich nicht fort von hier? Nur deshalb, weil Dollarmarsch dein Freund ist? Oder besser gesagt, war? Wenn er dich behandelt wie einen Hund, dann bist du doch jede Verpflichtung gegen ihn los. Robinson, komm mit mir weg. Ist denn das ein Leben hier? Wäre es da nicht in Butterfort besser, wo ihr zuerst hin wolltet? Oder gar in Kalifornien? Ja, das verstehst du nicht. Wir waren ja damals sehr schlecht dran, wie du uns auf der Chaussee sitzen lassen. So gemein, wie du dich gegen uns benommen hast. Na, da haben wir eben betteln müssen. Das heißt, ich hab gebettelt. Dollarmarsch hat mich immer vorgeschickt. Aber wie er schon Glück hat, er hat Brunelda kennengelernt, als sie die Treppe emporstieg. Das war in einem Villenort bei New York. Dann sind wir hierher gezogen. Dollarmarsch hat sie dazu gebracht, die Brunelda. Sie hat ihre Luxuswohnung verkauft und alles, was drin war. Ihre Opernkarriere hat sie auch aufgegeben. Jetzt leben wir herrlich, von barem Geld. Aber natürlich muss er was dafür leisten, der Dollarmarsch. Offenbar tut er das auch. Und er hütet sie wie ein rohes Ei. Sie ist sein Alleinbesitz und er der ihre. Alle Dienerschaft haben wir weggeschickt. Alle Arbeit muss ich machen. Ach, Karl, ich bin schon ganz krank davon geworden. Du solltest irgendeine ordentliche Arbeit für dich suchen, statt hier für Dollarmarsch den Diener zu spielen. Rossmann, du meinst also wirklich, dass ich mich wieder erholen werde, wenn ich das Dienen hier aufgebe? Oh, gewiss. Ganz gewiss? Ganz gewiss. Dann könnte ich ja gleich anfangen, mich zu erholen. Wieso denn? Na, weil du doch meine Arbeit hier übernehmen sollst. Was? Wer hat dir denn das gesagt? Na, das ist doch der ganze Plan. Da habt ihr mich also wirklich gekidnappt. Red doch nicht so einen Unsinn, Rossmann. Dollarmarsch ist dein Sklave, du der Sklave dieses Sklaven und ich soll dein Sklave sein. Tiefer habe ich nicht sinken können. Sie, junger Mann, können Sie sich nicht anderswo aufstellen? Es stört mich schrecklich, wenn Sie vom Nachbarbalkon zu mir herüberstarren. Um 2 Uhr in der Nacht kann man doch schließlich verlangen, auf dem Balkon ungestört arbeiten zu können. Wollen Sie denn etwas von mir? Sie studieren? Ja. Dann will ich Sie nicht stören. Sind Sie immer noch da? Ich gehe schon ins Zimmer zurück. Gute Nacht. Wer sind Sie denn? Wie heißen Sie? Wie kommen Sie denn zu diesen Leuten? Sind Sie schon lange hier? Dann drehen Sie doch Ihre Lampe auf, damit man Sie sehen kann. Das kann ich nur für einen Moment tun, sonst kriege ich wieder Streit. Karl Rossmann heiße ich. Was für ein Streit? Mir können Sie ruhig alles anvertrauen, was Sie gegen diese Herrschaften auf dem Herzen haben. Ich hasse Sie nämlich alle drei und ganz besonders Ihre Madame. Ich heiße Josef Mündel und bin Student. Ich hasse die ganze Welt. Alle, alle. Vom Oberkellner angefangen bis zu meinen Eltern hinauf. Und den Eltern schreibe ich absichtlich kein Wort. Und alle anderen Menschen, alle hasse ich. Bravo. Man martert mich hier. Ich habe mich aufgelehnt, da hat man mich geschlagen. Aber störe ich Sie denn nicht? Erstens haben Sie mich schon gestört. Und ich bin leider so nervös, dass ich lange Zeit brauche, um mich wieder zurechtzufinden. Zweitens mache ich immer um 3 Uhr eine Pause. Sagen Sie, haben Sie denn eine andere Stellung, wenn Sie die jetzige aufgeben? Nein. Aber daran liegt mir nichts. Wenn ich nur von hier fort wäre. Na, hören Sie mal. Daran liegt Ihnen nichts? Warum wollen Sie denn bei den Leuten nicht bleiben? Delamarche ist ein schlechter Mensch. Ich kenne ihn schon von früher her. Und jetzt soll ich Diener bei ihm werden. Wenn alle Diener bei der Auswahl ihrer Herrschaften so heikel sein wollten wie Sie. Sehen Sie, ich bin während des Tages Verkäufer. Niedrigster Verkäufer. Eher schon Laufbursche im Warenhaus von Montley. In dieser Montley ist zweifellos ein Schurke, aber das lässt mich ganz kalt. Wütend bin ich nur, dass ich so elend bezahlt werde. Nehmen Sie sich also an mir ein Beispiel. Wie? Sie sind bei Tag Verkäufer und in der Nacht studieren Sie? Ja, es geht nicht anders. Ich habe schon alles Mögliche versucht. Aber diese Lebensweise ist noch die beste. Vor Jahren, da war ich nur Student, bei Tag und Nacht. Nur bin ich dabei fast verhungert, wissen Sie? Habe in einer schmutzigen alten Höhle geschlafen und wagte mich in meinem damaligen Anzug nicht in die Hörsäle. Aber das ist vorüber. Ja, aber wann schlafen Sie denn? Ja, schlafen. Schlafen werde ich, wenn ich mit meinem Studium fertig bin. Vorläufig trinke ich schwarzen Kaffee. Darf ich Ihnen ein wenig hinüberreichen? Nein, danke. Mir schmeckt schwarzer Kaffee nicht. Ja, und wann werden Sie mit Ihrem Studium fertig sein? Es geht langsam. Es kann auch 1 bis 2 Jahre dauern. Aha. Ich wollte auch studieren. So? Seien Sie froh, dass Sie das Studium aufgegeben haben. Wieso? Ich selbst studiere schon seit Jahren eigentlich nur aus Konsequenz. Befriedigung habe ich wenig davon. Und Zukunftsaussichten noch weniger. Amerika ist voll von Schwindeldoktoren. Ja. Ich wollte Ingenieur werden. Sie... Könnte ich nicht vielleicht auch eine Stelle im Warenhaus Montley bekommen? Was denken Sie denn? Es ist hier leichter, Abgeordneter zu werden als Türöffner bei Montley. Nun, wollen Sie noch nicht schlafen gehen? Ich muss ja auch wieder studieren. Sehen Sie, wie viel ich noch durchzuarbeiten habe. Ja. Also Sie raten mir also, bei Delamarche zu bleiben? Unbedingt. Nein. Ich bleibe nicht. Lieber verhungern. Vor allem hinaus aus dem schmutzigen Kerker. Es ist völlig menschenunwürdig hier. Sie, glauben Sie nicht, dass ich mich von hier aus auf Ihrem Balkon schwingen kann? Ja, es gehört Mut dazu. Die Straße liegt 20 Stockwerke unter uns. Doch, das geht. Das geht. Ich habe immer gut geturnt. Und bin ich erst einmal aus diesem Verlies hier heraus, so habe ich nur noch die Treppe hinunterzulaufen. Nein, halt noch eins. Können Sie mir einen Rock leihen? Einen alten, zerfetzten. Ich werde Ihnen den Rock sofort zurückschicken. Im Hotel habe ich einen vollen Koffer, auch ein wenig Geld. Bitte helfen Sie mir. Glauben Sie mir, es kommt so viel darauf an, dass mir einmal, ein einziges Mal ein Mensch in der Welt glaubt. Tja. Seien Sie ein Mensch. Bitte. Sie sollen den Rock haben. Ja, danke. Passen Sie auf, ich... Seien Sie vorsichtig. Ja, ich steige hier aufs Geländer. Geben Sie mir Ihre Hand. Ja, bitte. So, danke. Hey. Geschafft. Hier auf dem Rennplatz in Kreten wird heute von 6 Uhr früh bis Mitternacht Personal für das Theater in Oklahoma aufgenommen. Das große Theater von Oklahoma ruft euch. Es ruft nur heute, nur einmal. Wer jetzt die Gelegenheit versäumt, versäumt sie für immer. Wer an seine Zukunft denkt, gehört zu uns. Jeder ist willkommen. Jeder ist willkommen. Wer Künstler werden will, melde sich. Wir sind das Theater, das jeden brauchen kann, jeden an seinem Ort. Wer sich für uns entschieden hat, den beglückwünschen wir gleich hier. Von Bezahlung kein Wort. Auf nach Oklahoma! Künstler müsste man sein, also wieder nichts. Therese, nein, Therese, das ist ja nicht möglich. Wie kommst du denn hierher? Wie schön, dass ich dich treffe. Ja, Therese, suchst du auch wieder eine Stellung? Ich hab schon eine. So, was hier am Theater? Ja. Das ist doch nicht möglich. Ja, jeder ist ja willkommen. Wir sind das größte Theater der Welt. Wir brauchen sehr viele Leute. Theater? Ja, du, ich kann mir nicht vorstellen, wie man mich beschäftigen will. Wir sind ein Naturtheater. Wir spielen auf den ganzen weiten Flächen der Vereinigten Staaten. Die Räume sind fast unendlich. Jeder spielt hier die ihm passende Rolle. Der eine ist Schauspieler und der andere ist technischer Mitarbeiter. Was soll denn das dauernde Trompeten? Das ist hier die Werbetruppe. Ach so. Es melden sich aber wenig Leute. Ja, das ist merkwürdig. Vielleicht schreckt der große Aufwand mehr ab, als er anzieht. Wie du das herausfinden kannst. Sag das nur gleich dem Werbeleiter. Meinst du? Da drüben ist die Aufnahmekanzlei. Ach, ja. Karl, dass du nichts versäumst. Versuch auf jeden Fall einen Posten zu bekommen. Und komm gleich zu mir, es melden. Denk dran, dass ich in großer Unruhe auf die Nachricht warte. Sie wollen bei uns eintreten. Ich bin der Personalchef und heiße Sie willkommen. Ich danke. Ich habe den Aufruf gehört und ich möchte mich gern melden. Schön. Die Papiere werden jetzt in den Aufnahmekanzleien überprüft werden. Wir müssen natürlich wissen, welchen Beruf Sie ausgeübt haben, damit wir Sie an den richtigen Ort stellen können, wo Sie Ihre Kenntnisse verwerten können. Darf ich bitten? Dort drüben. Ihre Papiere, bitte. Papiere, ja. Ich habe sie leider nicht bei mir. Sie sind Ingenieur. Nein, ich bin es noch nicht, aber ich möchte gerne einer werden. Schade, dann gehören Sie nicht zu uns. Ich bitte, das Hinweisschild zu beachten, nur für Ingenieure. Ach ja, ja, es ist ja eben nur ein Theater. Das ist kein Grund zur Unruhe, wir können alle brauchen. Führen Sie diesen Herrn zur Kanzlei für Leute mit technischen Kenntnissen. Was haben Sie für Wünsche, bitte? Ich weiß nicht, ob ich fürs Theater geeignet bin. Ich will mich aber anstrengen und alle Aufträge auszuführen versuchen. Was wollten Sie denn ursprünglich studieren? Ich wollte Ingenieur werden. Nun, Ingenieur können Sie wohl nicht gleich werden. Vielleicht würde es Ihnen aber vorläufig entsprechen, irgendwelche niedrigen technischen Arbeiten auszuführen. Oh, gewiss. Sind Sie denn kräftig genug für schwerere Arbeit? Oh, ja. Gut, dann sind wir also fertig. In Oklahoma wird alles noch überprüft werden. Machen Sie unserer Werbetruppe Ehre. Gern. So, und nun fahren Sie nach Oklahoma. Die anderen sind schon alle fort. Es genügt, wenn Sie morgen... Was, fort? Ja, Sie sind schon zum Bahnhof, wenn Sie sich beeilen. Ja, ich will's versuchen. Ich habe eine Bekannte in der Truppe gefunden. Therese! Ich bin aufgenommen. Ich freue mich, Karl. Amerika. Hörspiel nach dem Romanfragment von Franz Kafka und Max Brod. Funkbearbeitung und Regie Ludwig Krämer. Komposition Peter Zwetkow. Darsteller Joachim Thege, Alfred Balthoff, Rudolf Romberg und viele andere. Eine Produktion des Südwestfunk aus dem Jahre 1957. Am nächsten Sonntag wird in Hessen der Landtag gewählt, meine Damen und Herren. Wir wollen auf unseren Hörspieltermin nicht ganz verzichten und starten um 19.05 Uhr mit Bilder, einem Kurzhörspiel des amerikanischen Dramatikers und Drehbuchautors Sam Shepard. Zwei Filmemacher treffen sich in einem Restaurant und wollen über ein gemeinsames Drehbuch sprechen, das allen Hollywood-Klischees entgegenarbeitet. Sie kommen aber über die Anfangssequenz zu ihrem Film nicht hinaus. Bilder von Sam Shepard, heute in einer Woche am 7. Februar, wieder um 19.05 Uhr. Und jetzt das Geräusch des Monats Januar, Schrauben zum allerletzten Mal von Hanna Hartmann.